Also wie bei meinem Vorredner wird mein Vortrag nicht ganz so ausfallen, wie er angekündigt ist. Ich habe ihn ein bisschen erweitert. Also ich werde die Kritik der Kulturindustrie darstellen, so wie sie Adorno in der gemeinsam mit Horkheimer geschriebenen Dialektik der Aufklärung geprägt hat. Werde diese Kritik jedoch im Kontext der bürgerlichen Kultur und ihres historischen Scheiterns behandeln. Ich werde auch weniger auf die Frage nach der Aktualität der Kulturindustrie eingehen. Also die Kritik an der Kulturindustrie ist nämlich meines Erachtens keine klassische Theorie der Massenmedien als ein Instrument der Manipulation, also die allein aufgrund der historischen Erfahrung geprägt war, dass im nationalsozialistischen Deutschland das Radio beispielsweise zur Manipulation der Bevölkerung benutzt wurde und in Amerika Walt Disneys Filme einen enormen Einfluss ausübten. Die Erfahrungen, die Adorno mit dem Nationalsozialismus und dem amerikanischen Exil machte, sind zwar für die Kritik der Kulturindustrie nicht belanglos. Diese Kritik ist jedoch weit eher im Zusammenhang einer umfassenden Kritik der kapitalistischen Gesellschaft und dem Scheitern der bürgerlichen Kultur zu verstehen. Also diese Kritik versucht, die gesellschaftlichen Voraussetzungen von Kulturindustrie sowie der bürgerlichen Gesellschaft zu begreifen, deren Emanzipationsversprechen ganz heruntergebrochen einmal lautete, dass es keinen Hunger mehr auf der Welt gibt. Warum die Verwirklichung dieses Versprechens misslang, also eine Frage, die meines Erachtens an ihrer Aktualität nichts eingebüßt hat, versucht Adorno anhand des Zusammenhangs zwischen Kultur und Barbarei zu begreifen. Also anders als noch Marx richtet Adorno das Augenmerk daher weniger auf die Sphäre der Ökonomie, sondern auf die der Kultur. Er formuliert kritische Theorie vorrangig als eine Kritik des bürgerlichen Bewusstseins, also das, was er auch wie Hegel jedoch eher in kritischer Absicht als die Absolutheit des Geistes begriff. Also dieser vereinheitlichende, generalisierende Begriff von Kultur wird dem, was darunter befasst ist, natürlich nicht gerecht, richtet sich Adorno zufolge eigentlich gegen Kultur. Es ist jedoch die bürgerliche Gesellschaft selbst, die die geistigen Gebilde dann als Kultur zusammenbringt. Dass sich Adorno also der Kultur zuwendet, bedeutet nicht, dass die Ökonomie nun für ihn irrelevant geworden ist, für das Begreifen der Wirklichkeit, sondern Ökonomie und Kultur sind für Adorno spätestens in den fortgeschrittenen Stadien des Kapitalismus derart amalgamiert, dass die ökonomischen Bewegungsgesetze und Kategorien zunehmend für sich betrachtet unkenntlich werden und in der Kultur, wenngleich oftmals verzerrt oder verkehrt, zum Ausdruck kommen. Also diese Gesetze gelten dann nicht nur im Bereich der Kultur, sondern treten erst hier eigentlich in Erscheinung. Sie sind nicht nur an den Produkten der Kulturindustrie, sondern auch beispielsweise an den gelungenen Kunstwerken oder etwa philosophischer Kritik zu entziffern. Dieser Befund erlaubt es nicht, Kultur umstandslos als eine unabhängige Sphäre von Freiheit zu denken, die sich ökonomischen Zwängen entziehen könnte und etwa entgegenzusetzen wäre. Adorno geht also von einer besonderen Qualität der späteren kapitalistischen Gesellschaft aus, die sich durch die totale Durchsetzung von Herrschafts- und Gewaltverhältnissen im gesellschaftlichen Leben kennzeichnen lässt. Das Bewusstsein ist hier folglich vollkommen integriert. Kultur bekommt die Rolle einer Funktion des Kapitalismus und wendet sich damit eigentlich gegen sich selbst und das, was sie einmal zu sein beanspruchte. Ihre aktuelle Form auf der Höhe der bestehenden Produktionsverhältnisse ist für Adorno schließlich die Kulturindustrie, die gesellschaftliche Herrschaft noch einmal zu einer neuen Qualität zusammenfügt. Wie es im Resümee über Kulturindustrie heißt, ein Aufsatz Adornos, der aus einer späteren Perspektive, also der Aufsatz ist von 1963, die Aktualität der Überlegungen zur Kulturindustrie aus der Dialektik der Aufklärung noch einmal selbst bekräftigt und sogar zuspitzt. So, in meinem Vortrag werde ich zuerst kurz Adornos Begriff der bürgerlichen Kultur darstellen und dann auch auf ihr historisches Scheitern zu sprechen kommen. Anschließend werde ich mich mit der Kulturindustrie, also dem angekündigten Thema des Vortrags, beschäftigen. Das werde ich hauptsächlich anhand des Prinzips der Identität tun, welches im Schematismus der Kulturindustrie zum Ausdruck kommt. Und anschließend möchte ich dann nochmal die Kunst, also exemplarisch für eine Kultur, wie sie eventuell noch emanzipatorisch sein kann, dagegen profilieren. Die Kultur der bürgerlichen Gesellschaft ist für Adorno der Inbegriff des Selbstbewusstseins einer antagonistischen Gesellschaft. Sie ist dementsprechend Ausdruck von sich naturwüchsig reproduzierenden Gewaltverhältnissen und ihren objektiven Bewegungsgesetzen. Gleichzeitig eröffnet sie als dieses Selbstbewusstsein, aber auch die Möglichkeit von Kritik und damit die Chance, solche Verhältnisse abzuschaffen. Zumal diese Chance durch die Entwicklung der Produktivkräfte ja auch erstmals objektiv möglich wurde. Also eine Kritik dieser Kultur muss sie auch verteidigen, insofern sie zeigt, wie sehr die Menschen um Emanzipation betrogen sind und die Kultur damit eigentlich um sich selbst. Also Adornos Kritik ist folglich nicht als ein Verdikt über Kultur zu verstehen. Hier wird kein allgemeines Urteil abstrakt von einem Standpunkt außerhalb an die Phänomene herangetragen, denn das wäre das, was Adorno auch immer als Begriffsgeklapper bezeichnet hat. Formulierung des Selbstbewusstseins der Gesellschaft heißt dagegen, immanent deren Widersprüchlichkeit zu reflektieren und zu entfalten. Die Menschheit bedarf für Adorno der Kultur, will sie als solche Bestand haben und nicht völlig in Barbarei versinken. Daher leugnet er auch nicht jegliches Moment von Wahrheit. Kultur hat für Adorno historisch stets zur Bändigung revolutionärer Versuche, aber auch barbarischer Instinkte beigetragen. So ist es auch in der Dialektik der Aufklärung zu lesen. Im widersprüchlichen Begriff der Kultur sind, um es noch einmal zu sagen, das Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft, deren Ausdruck Kultur ist, und die Möglichkeit einer zukünftigen Überwindung verschränkt. Mehr noch, von der Sphäre der Kultur, vor allem in Gestalt von Kunst und Philosophie, erscheint bei Adorno die humane Einrichtung der Welt überhaupt noch gedacht werden zu können. Hier stellt sich jedoch die für Adorno zentrale Frage, ob ein solches Nachdenken über Kultur überhaupt noch Bestand haben kann, angesichts der zunehmend umfassend werdenden Subsumption der Kultur durch das Kapital, eine Entwicklung, deren Ergebnis er damit dem Begriff der Kulturindustrie zu fassen versucht. In der Dialektik der Aufklärung versucht Adorno, gemeinsam mit Horkheimer zu zeigen, warum die spätkapitalistische Gesellschaft in eine neue Art der Barbarei versinkt, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten. Er führt dies zurück auf ein Misslingen von Kultur im Laufe der Geschichte, vor allem der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Ausweitung der kapitalistischen Produktionsweise und dem Scheitern der Emanzipationsbewegung schwand die Aussicht, dass Kultur sich im Sinne umfassender Vernunft verwirklichen könnte. Dagegen wurde sie immer weitgehender zu einer Funktion der Durchsetzung von Herrschaft. Für Adorno vermag Kultur, wie gesagt, Humanität und Wahrheit zu vertreten, und zwar insofern die Wirklichkeit die Welt ist, in welcher der Tauschwert das einheitsstiftende Prinzip ist und man unter Kultur auch, wie eben Adorno, dasjenige versteht, was dieses Prinzip als falsch erscheinen lässt. Da die Verwirklichung der humanen Gehalte von Kultur bislang jedoch ausblieb, sind es letztlich für ihn die ideologischen Momente, die sich im Zuge der historischen Entwicklung durchgesetzt haben. Also spätestens dann mit der Kulturindustrie. Für Adorno war es überdies die Zäsur, welche die Shoah als Negation von Vernunft und Humanität historisch bedeutet, die einen ungebrochenen positiven Bezug auf die bürgerliche Kultur in Deutschland nicht mehr zulässt. Der Bruch zwischen Opfern und Tätern betrifft für ihn immer auch die Einheit von Kultur. Die Kultur, also einmal negativ aufgehoben, lässt sich in der früheren bürgerlichen Gestalt nicht mehr restaurieren. Kultur unter postnarzisstischen Bedingungen, so Adorno, sei Müll. Das Gegenteil einer Sphäre des Bewusstseins. In einer vollkommen bewusstlosen Gesellschaft, die lediglich naturwüchsig Gewalt reproduziert, werden für Adorno auch die aufgeklärtesten kulturellen Erzeugnisse falsch. Dies zeigt aber, dass es nicht der Fall ist, dass es der bürgerlichen Kultur einfach nicht gelingen konnte, die Menschen zu erreichen und zu verändern, sondern dass sie selbst von Anfang an ein falsches Moment hatte. ein Grund für diese grundlegende Falschheit, dafür also, dass sie zum einen historisch keine zivilisierende Wirkung entfalten und zum anderen vom Kapital so umstandslos verwertet werden konnte, ist für Adorno ihre historische Trennung von der gesellschaftlichen Praxis, die auch als Neutralisierung bezeichnet. Mit diesem Terminus bezeichnet er ein Existenzial der bürgerlichen Gesellschaft beziehungsweise ein Existenzial des bürgerlichen Bewusstseins, das sich mit der kapitalistischen Gesellschaft durchsetzt und gegen die Sphäre der Kultur richtet. Bis zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt, also etwa bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, waren geistige Gebilde zumeist praktisch wirksam gewesen. Sie repräsentierten beispielsweise kirchliche oder weltliche Herrschaft und dienten im entstehenden Bürgertum als ein Instrument im Kampf um Emanzipation, wie etwa Aufklärungsphilosophie oder Kunst und Literatur, die bestimmte Handlungsanweisungen enthielten. Nach der bürgerlichen Revolution und der Ablösung tradierter einheitlicher Weltbilder verloren sie jedoch ihre praktisch-kritische Gestalt und damit ihre Verbindlichkeit. Sie wurden praktisch gleichgültig. Diese Gleichgültigkeit erklärt Adorno aus der Furcht des Bürgertums vor weiteren Schritten zur Emanzipation. Die Neutralisierung zur Kultur ist für ihn daher nicht nur der Tatsache geschuldet, dass herrschaftslegitimierende Weltbilder ihre Funktion verlieren, wenn statt politischer Abhängigkeit nun die Ideologie des gerechten Tausches tritt. Sie ist anscheinend auch als ein, wenngleich unbewusstes Mittel zur Herrschaftssicherung zu begreifen, da von einer emanzipierten Kultur innerhalb der bestehenden Verhältnisse, die ja weiterhin von Herrschaft und Gewalt geprägt sind, revolutionäre Impulse ausgehen dürften. Kultur erhielt somit eine untergeordnete Funktion, obwohl sie von der nun herrschenden Bürgerklasse weiterhin in Form eines Erbes kultureller Überlieferung gewürdigt und ja auch konsumiert wurde. Religion wurde dann beispielsweise Privatangelegenheit, Philosophie wurde an die Hochschulen oder eben auf die Bücherregale verwiesen und die Kunstwerke wanderten in die Museen und Wohnzimmer. Kultur war nun eine ganz eigene Sphäre, die sich im Zuge der Durchsetzung gesellschaftlicher Arbeitsteilung zusätzlich in diverse voneinander unabhängige Teilgebiete ausdifferenzierte. Sie wurde also nicht einfach abgeschafft, sondern so verwandelt, dass der Bezug auf eine mögliche kritische Praxis nicht mehr gegeben ist. Die neutralisierte Kultur der frühen bürgerlichen Gesellschaft ist als ein Kompromiss zwischen Verwertbarkeit und Resten von kritisch-utopischem Gehalt zu bezeichnen, der für das Funktionieren der Gesellschaft aber irrelevant ist und lediglich in von der Lebenspraxis getrennter Form fortexistiert. Ein solches interesseloses Wohlgefallen ist es aber, das Adorno kritisiert, da es die Kulturprodukte gleichzeitig erniedrigt und verklärt, wie er sagt, ohne jegliche Rücksicht auf etwaige historische Wahrheitsgehalte. Von dieser Gleichgültigkeit gegenüber den kritisch-utopischen Momenten von Kultur rührt vermutlich die Leichtigkeit, mit der die Kultur dann schließlich gesellschaftlich assimiliert worden ist, Warenform annimmt und dementsprechend für die Interessen des Kapitals verwertbar sind. In der späteren Phase des Kapitalismus, mit der Steigerung der technischen Möglichkeiten und des Niveaus des Wohlstands der gesamten Gesellschaft, also nicht nur derjenigen der besitzenden Klasse, stieg das gesellschaftliche Bedürfnis nach massenhaftem Konsum von Kulturprodukten. In den Produkten schließlich schlug sich das nieder in der Vorrangigkeit des Effekts und der technischen Details, worauf auch Adorno hinweist, die dann auf eine massenhafte Rezeption zugeschnitten war. Es entwickelte sich eine Massenkultur, eine Form kultureller Teilhabe, die nicht mehr klassenspezifisch war, sondern marktvermittelt eben für alle zugänglich. Durch diese Entwicklung ist Kultur schließlich universell geworden und hat wieder eine praktische Wirksamkeit erlangt, die auf ihrer Effektivität beruht, die sie als Waren absetzbar macht. Adorno sieht dies jedoch als eine verteilfalsche Form gesellschaftlicher Teilhabe, denn mit der Warenförmigkeit der Kulturprodukte ist all das Widersprüchliche, das die frühere bürgerliche Kultur anscheinend noch beinhaltete, eliminiert. Kultur ist dann wieder nur ein Mittel der Herrschaftssicherung, wenngleich diese Herrschaft anonym, also die der Verhältnisse ist. Beide Modelle der bürgerlichen Kultur, die neutralisierte und die assimilierte, die Kulturindustrie, verstellen zwar gleichermaßen den Blick für die Realität, mit der Widersprüchlichkeit der ersten jedoch droht für Adorno sowohl die Idee von Humanität zu verschwinden, als auch die Einsicht in die Notwendigkeit, inhumane Verhältnisse abzuschaffen. Diese Notwendigkeit ist aber das, was, wie es in der negativen Dialektik heißt, den Menschen in höchst unideologischem Verstande das Wichtigste sein müsste. Kulturindustrie ist mit Adorno als Formgestalt zu begreifen, die Kultur im Kapitalismus angenommen hat. In ihren Produkten sind nicht mehr ideologische und kritische Momente verschränkt, sondern sie ist als Ganzes so falsch wie die Gesellschaftsform, aus der sie resultiert. Kultur hat für Adorno aber immer noch einen Moment von Wahrheit, das nicht bestritten werden sollte. Das hatte ich vorhin ja ausgeführt. Fraglich ist also, warum Adorno das für die Kulturindustrie nicht gelten lässt. Mit der Ökonomisierung der Sphäre der Kultur beschäftigte sich Adorno bereits vor der Abfassung der Dialektik der Aufklärung, wenngleich er damals noch nicht explizit von Kulturindustrie sprach. In den früheren Aufsätzen werden bereits die Motive entwickelt, die dann später vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die Adorno in Amerika mit einem fortgeschrittenen Stadium von Standardisierung von Kulturprodukten machte, im Kulturindustriekapitel ausgeführt bzw. präzisiert sind. Zunächst möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass die Kritik an der Kulturindustrie nicht die Tatsache beklagt, dass Kultur nun massenhaft hergestellt wird. Adorno also fordern würde, dass Kultur nicht massenhaft rezipiert werden soll, beziehungsweise einer Elite vorbehalten werden sollte. Die massenhafte Rezeption war aber die Voraussetzung dafür, dass Kulturprodukte überhaupt als Waren produziert wurden. Mit dem Begriff Kulturindustrie lässt sich vielleicht ganz allgemein zunächst einmal der Tatbestand fassen, dass Kulturgüter warenförmig hergestellt bzw. ökonomisch verwertet werden, sich also nach dem Markt und seinen Erfordernissen, den allgemeinen Gesetzen des Kapitals, wie es in der Dialektik der Aufklärung heißt, richten. Die industrielle Herstellung von Kulturgütern hat ihren Grund ja auch gar nicht so sehr in einem gleichen Recht für alle auf Kultur, könnte man sagen, sondern weit eher in der Möglichkeit der Produzenten, Kulturwaren massenhaft abzusetzen. Im Recht aller Kulturwaren auf Verkaufschancen, also wie es Günther Anders einmal formuliert hat. Dabei ist der Warencharakter von Kulturgütern, etwa von Kunstwerken, Literatur etc., historisch nicht neu. Im Kapitalismus sind Kulturprodukte natürlich immer Waren, sofern sie abstrakt getauscht werden. Jedoch war dies bis zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt nicht vorrangig. Der Profit also nur mittelbar Zweck. In dem Aufsatz zur gesellschaftlichen Lage der Musik von 1932, in dem die Kulturindustrieproblematik bereits diskutiert wird, unterscheidet Adorno in dieser Hinsicht zwischen beispielsweise Kunstwerken, die den wahren Charakter umstandslos anerkennen, und solchen, die das nicht tun. Kunst unter kapitalistischen Bedingungen kann dann immerhin noch die gesellschaftlichen Widersprüche und die Notwendigkeit ihrer Überwindung darstellen, nach Adorno Entfremdung gestalten. Die Erzeugnisse der Kulturindustrie sind dagegen, wie es in Adornos Resümee über Kulturindustrie heißt, nicht länger auch Waren, sondern sie sind es durch und durch. Wollte sich die frühere bürgerliche Kultur einmal der Bevormundung entziehen, so ist sie nun in die bestehenden Verhältnisse integriert, die in ihre immanente Beschaffenheit hineingewandert sind. Ist der Anspruch der Verwertbarkeit einmal total geworden, verschiebt sich die den Kulturwaren inhärente Ökonomie zugunsten des quantitativen Moments, des Tauschwerts, welcher das Qualitative verdrängt. Das, was man so Adorno den Gebrauchswert in der Rezeption der Kulturgüter nennen könnte. Die Nützlichkeit der Kulturgüter war für die Menschen einmal die Aussicht auf Befreiung vom Prinzip der Nützlichkeit. Nun ist dies bloß noch ihre Austauschbarkeit. Wesentlich für die Produkte der Kulturindustrie ist also, dass sie bereits als Waren produziert werden, also keinen anderen Zweck haben als ihren Warencharakter und diesen auch offen einbekennen. Das ökonomische Prinzip oder die Herrschaft des Tauschwerts, wie Adorno das auch immer formuliert, ist mit der Subsumption von Kultur zur Totalität geworden und vermag sich in diesem Sinne über die Sphäre der Kultur durch die Ausbeutung der Bedürfnisse der Konsumenten bis in deren subjektivste Regungen hinein fortzusetzen und lähmt deren Fähigkeit zu handeln und zu urteilen. Also im Folgenden werde ich versuchen, anhand des für die Kulturindustrie wesentlichen Prinzips des Schematismus, ihre Mechanismen und die Auswirkungen auf die Bedürfnisstruktur der Konsumenten zu beschreiben. Das identitätsstiftende Grundprinzip der Kulturindustrie ist der Schematismus. Kant, auf den in diesem Zusammenhang auch in der Dialektik der Aufklärung verwiesen wird, bezeichnet hiermit ein Produkt der menschlichen Einbildungskraft, dem Vermögen, die Wirklichkeit zu erkennen, das für jegliches Erfahren und Beurteilen der Wirklichkeit eine unhintergehbare Vorgabe darstellt. Schematismus bezeichnet bei Kant ein Verfahren des Verstandes, mit dem begriffliche Kategorien auf Gegenstände angewendet werden können. Die unstrukturierte Mannigfaltigkeit sinnlicher Anschauungen wird schematisch so modifiziert, dass sie sich mit den begrifflichen Kategorien, den Regeln, die den Erkenntnisgegenständen Einheit und Bestimmtheit verleihen, verknüpfen lässt. Also so können regelhafte Verbindungen hergestellt werden. Die Schemata sind also formale Bedingungen der Sinnlichkeit. Sie enthalten die allgemeinen Bedingungen, unter denen Kategorien auf Gegenstände angewendet werden können, die auf eine objektive Einheit gebracht werden. Es handelt sich hier um eine vorgegebene allgemeine Subjektivität, von der alles individuelle Erkennen und Urteilen abhängt. Den Schematismus des Verstandes bezeichnet Kant dabei als eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele. Eine Kunst insofern, als dass bei Kant der Schematismus noch aus der produktiven Einbildungskraft hervorgeht, es somit die Aktivität bzw. Spontanität des Denkens erfordert, um die Leistung einer Vermittlung zwischen Anschauung und Begriff zu erbringen. Für diese Synthesis bedarf es auf Seiten des Erkenntnissubjekts bei Kant also einer planvollen Denkhandlung bzw. eines Urteils. Obwohl das Erkennen auf eine Vorgabe angewiesen ist, steht diese immer in Verbindung mit einer Zugabe der spontanen Verstandesleistung. Dass diese Kunst für Kant im Verborgenen liegt, ihre Herkunft also nicht erkennbar ist, verweist aber bereits auf die Unbewusstheit des Erkennens und Urteilens. Im Subjekt waltet anscheinend eine blindtätige Natur, die sich für Adorno jedoch enträtseln lässt als die Gesellschaft, die sich in ihrer Bewusstlosigkeit und Naturwüchsigkeit im Erkennen anmeldet. Die Schemata des Spätkapitalismus sind für Adorno diejenigen der wahren Form. So ist die Kulturindustrie als bewusstseinsproduzierende Instanz von Gesellschaft, durch deren Regeln allein sich die Realität erkennen lässt. Die Kulturindustrie, die Adorno auch bezeichnet als ein Filter, durch den die ganze Welt geleitet wird, nimmt aber selbst das Urteil dem Subjekt als ein Dienst am Kunden ab. Die Anpassung an eine Vorgabe und die Steuerung der Einbildungskraft tritt anstelle der spontanen Leistung, auf die Kant sich noch berief. Nicht der Konsument leistet also die Vermittlung zwischen einem besonderen Detail und dem Gesamtzusammenhang, sondern die Rezeption ist schon von vornherein so präformiert, dass nur mechanisch das Vorgegebene nachvollzogen werden kann und muss. Somit gibt es weder ein unreglementiertes Material der Wahrnehmung noch ein eigentliches verantwortliches Subjekt von Erfahrung. Die Spontanität der unreglementierten Erfahrung wird infolgedessen ganz objektiv verhindert. Oder, so Adorno, die Erfahrungen schwimmen dann nur noch wie Fettaugen auf einer dünnen Suppe herum. Da es der Effekt ist, auf den die Produkte der Kulturindustrie abzielen, kann wohl auch von Erfahrung nicht die Rede sein. Es handelt sich weit eher um unvermittelte Erlebnisse, die den Konsumenten zustoßen, die Individuen zerstreuen, anstatt sie zu stärken. Diese Erlebnisse entsprechen aber der Organisation von Arbeit im Kapitalismus, die ihrerseits in gleichförmige und diskrete Einheiten zerlegt ist. Auf Seiten der Kulturprodukte selbst nivelliert der Schematismus alle wirklich qualitativen Unterschiede. Alle Phänomene werden auf denjenigen Generalnenner gebracht, der dem Begriff der Kultur ja eigentlich nicht gerecht sei und der dann erst für die Kulturindustrie eigentlich vollends zutrifft. Nach Adorno führt aber Standardisierung, und die Unterwerfung unter zahllose absichtliche und unabsichtliche Zensurmechanismen zu einer verallgemeinerten Adaption, die jedes Ereignis zum bloßen Exemplar des Systems macht und seine Auffassung als spezifisches fast aufschließt. Die individuellen und besonderen Elemente der Produkte werden durch den Schematismus a priori so zugerichtet, dass sie sich verwerten lassen. Die Kulturindustrie präsentiert sehr wohl Alternativen und lässt diverse Abstufungen zu. Die sind jedoch, wie Adorno formuliert, auf den Schnurrbart reduziert oder den französischen Akzent. Also Wertdifferenzen innerhalb der Kulturindustrie haben mit sachlichen Unterschieden wenig zu tun. Wie die Freiheit zwischen den Produkten der Kulturindustrie zu wählen, einem emphatischen Begriff von Freiheit nicht gerecht würde. Es handelt sich um eine rein formale, also schematische Freiheit, die vom System der Kulturindustrie garantiert ist und für die sich keiner zu verantworten hat. Was ich gerade als Schematismus der Kulturindustrie beschrieben habe, hat nicht nur Auswirkungen auf die Kulturprodukte selbst und ihre Rezeption, sondern auch und gerade auf die Bedürfnis- und Triebstruktur der Individuen, in deren Konstellation von Ängsten und Hoffnungen die Kulturindustrie eingreift, die sie präformiert, diszipliniert und zurichtet und dementsprechend in ihr System einpasst. Dass die Möglichkeit der Spontanität des Denkens und der Mündigkeit des Handelns verhindert wird, bedeutet, dass die Kulturindustrie bis ins Innerste der Konsumenten reicht, ins Unbewusste, ganz Tiefen der menschlichen Seele. Weit mehr als dass die Kulturindustrie also etwaige spontane Bedürfnisse der Konsumenten bedient, werden diese von den schematisierten Produkten der Kulturindustrie geformt. Die Formierung von Bedürfnissen ist ja auch eine Funktion, welche Waren erfüllen müssen. Denn ohne entsprechende Bedürfnisse wären die sie erfüllenden Produkte gar nicht absetzbar. Nach Adorno sind die kulturindustriellen Standards dann auch nicht ursprünglich aus den Bedürfnissen der Konsumenten hervorgegangen. Vielmehr sei es ein Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, welcher die Einheit des Systems letztlich zusammenschließe. Die Rede von Manipulation und Eingriff bedeutet aber nicht, dass die Kulturindustrie nun ihrerseits eine bestimmte Triebstruktur quasi aus dem Nichts selber schafft, sondern die Rede vom Zirkel bedeutet vielmehr, dass Angebot wie Nachfrage auf eine bestimmte gesellschaftliche Verfassung zurückzuführen sind. Also nicht die Kulturindustrie manipuliert die Menschen, sondern sie ist Ausdruck der Warenförmigkeit der Gesellschaft, die in ihren Schemata zum Ausdruck kommt. Anders gesagt, die Gewalt der Kulturindustrie liegt in der schematisch hergestellten Einheit mit dem gesellschaftlich erzeugten Bedürfnis, wie es auch in der Dialektik der Aufklärung heißt. Die Rede von der Einheit mit dem Bedürfnis bedeutet jedoch nicht dessen Erfüllung. Für Adorno betrügt die Kulturindustrie gleichzeitig um den Genuss, den ihre Waren verheißen, um die Erfüllung einer Sehnsucht oder eines Bedürfnisses, die sie ja eigentlich verspricht. Bei Adorno handelt es sich daher um eine bloß scheinhafte Erfüllung, bei der es das Versprechen selbst ist, was eigentlich das Wesentliche ausmacht. Die Kulturindustrie erzeugt zwar eine Differenz zwischen sich und der Wirklichkeit, eine fiktionale Realität. Diese Differenz verdoppelt jedoch lediglich die Wirklichkeit, wobei aber gleichzeitig die Illusion erzeugt wird, dasselbe sei stets etwas Neues, noch nie Dagewesenes. Selbst Verstöße hiergegen sind so berechnet, dass sie letztlich die Einheit des Systems umso mehr bekräftigen. Also selbst das Abweichende wird noch integriert und ausgebeutet. Dafür arbeitet die Kulturindustrie mit den gleichen Elementen wie Kunst, bei der sie dann auch Anleihen nimmt. Diese liefern der Kulturindustrie die Substanz, einen Anschein des echten, authentischen. Das menschliche Leid etwa, das die gelungenen Kunstwerke für Adorno artikulieren, wird benutzt, um dem alltäglichen Dasein, welches die Kulturindustrie reproduziert, den Anschein von Unausweichlichkeit zu verleihen. Also für Adorno wirkt dies Dasein umso unausweichlicher, je mehr es mit notwendigem Leiden versetzt ist. Das Leiden an der Wirklichkeit und der Untergang der Individuen in einem allgemeinen Prinzip wird hier also nicht abgeschafft, sondern so verwandelt, dass er genießbar wird als registriertes und geplantes Leiden und letztlich damit affirmiert. In dieser Affirmation kommt der von Adorno für die Kulturindustrie formulierte kategorische Imperativ zum Ausdruck, Er lautet, du sollst dich fügen, ohne Angabe worein, fügen in das, was ohnehin ist und in das, was als Reflex auf dessen Macht und Allgegenwart alle ohnehin denken. So eine Passage von Horkheimer auf dem Aufsatz Egoismus und Freiheitsbewegung mag das noch verdeutlichen. An den dunkelsten Arbeitsstellen, bei den einförmigsten Verrichtungen, unter den traurigsten Existenzbedingungen angesichts eines Lebenslaufs, der durch Entbehrung demütigen Gefahren ausgezeichnet ist, ohne Aussicht auf dauernde Besserung, sollen die Menschen doch um keinen Preis niedergeschlagen sein. Nichts macht einen Menschen verdächtiger, als wenn es ihm im inneren Einklang mit dem Leben fehlt, wie es nun einmal ist. Also hier wird darauf hingewiesen, dass zusätzlich zu derjenigen Triebunterdrückung, die dem Einzelnen gesellschaftlich aufgezwungen ist, die Kulturindustrie ihnen weismacht, dieses Versagen, also eigentlich ein Betrug am Glück, auch noch als ein sinnerfülltes Leben zu betrachten. Also der Begierde der Menschen nach einem Außerhalb, einem qualitativ Neuen, wird also nur die standardisierte Wirklichkeit präsentiert, die ihnen folglich als eine zweite Natur erscheinen muss, als das, was einzig denkbar und möglich ist. Ich würde gern hier noch kurz auf etwas hinweisen und eventuell bereits etwas dann von einer möglichen Diskussion vorwegnehmen. Es erscheint zuweilen so, als würde Adorno davon ausgehen, dass die Wirklichkeit, wie sie die Kulturindustrie präsentiert, den Menschen nicht nur als einzig mögliche, sondern auch noch als ein Paradies erscheinen. Also so sagt er beispielsweise in der Dialektik der Aufklärung. Außerdem ist im Zusammenhang mit der Kulturindustrie von Manipulation die Rede. Also ein oft geäußerter Einwand gegen Adornos Begriff von Kulturindustrie lautet dementsprechend auch, dass Adorno von der Mündigkeit und Souveränität der Rezipienten absehe, die durchaus in der Lage seien, mit den Produkten der Kulturindustrie umzugehen. Die Medienkonsumenten seien nicht nur Opfer von Ideologie, sondern autonome Wähler zwischen verschiedenen Angeboten, die sich je nach Bedürfnis zwischen den miesen Angeboten und den ästhetisch vieldeutigen entscheiden. Also sagt es zum Beispiel Gerhard Schweppenhäuser. Die Angebote würden für die eigenen Bedürfnisse genutzt, könnten auch selbstständig umfunktioniert werden. Die Rede von der Scheinbefriedigung müsste also relativiert werden. Also Ideologie wird für den Rezipienten eben erkannt und nicht mit der Wirklichkeit verwechselt. Meines Erachtens geht diese Kritik aber vorbei an dem, was für Adorno das Wesen der Kulturindustrie ausmacht. Also es mag so sein, dass heute die Wirklichkeit nicht als ein Paradies betrachtet wird, sondern weit eher ihre Ideologie offen zutage liegt, obwohl sie nun einmal als nicht hintergehbar erscheint. Adorno hat darauf übrigens auch selber hingewiesen. Der Kritik an der Kulturindustrie geht es aber zuallererst darum, dass durch den Genuss kultureller Erzeugnisse, durch deren objektive Beschaffenheit, also die Warenförmigkeit, die Konsumenten gesellschaftliche Standards reproduzieren, die sich auf ihre Bedürfnisstruktur auswirken, und zwar unabhängig davon, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Also der Schematismus beispielsweise kann durchaus als falsch erkannt werden. Dennoch unterliegen ihm alle Konsumenten von kulturindustriellen Produkten, nicht zuletzt, da er auf den Zwang zur Absetzbarkeit zurückgeht, dem die Produkte unterliegen. Zwischen den Angeboten der Kulturindustrie kann man dann zwar souverän wählen, jedoch nur so, wie man etwa bei irgendwelchen Quizshows souverän zwischen Antwortmöglichkeiten wählt, deren Unsinnigkeit man gegebenenfalls erkennt. Also im Sinne eines Ja oder Nein zu vorgelegten Entwürfen. Man kann Kulturindustrie als falsch erkennen, handelt und denkt jedoch innerhalb ihrer vorgegebenen Parameter. Selbst wenn die Erzeugnisse umfunktioniert werden können, haben sie ja eigentlich gar keinen Gehalt, der über die bestehende Wirklichkeit hinausweisen würde. Dies ist zum Beispiel anders bei der Kunst, die für Adorno noch ein widersprüchlicher Gegenstand ist, in dem sich nämlich die Dialektik der bürgerlichen Kultur ausdrückt. Kunst ist daher zwar immer auch Ideologie, jedoch auch die Gestaltung des Widerspruchs, vor allem gegen die unmenschliche Tendenz der Kulturindustrie, Leiden zu affirmieren. Kunst drückt das Leiden aus, ohne es als notwendig erscheinen zu lassen oder zu verklären. Die gelungenen Kunstwerke identifizieren sich für Adorno immer mit der Angst der Todesqual von Menschen unter der totalen Herrschaft, wie er anhand der musikalischen Werke Schönbergs beispielsweise zeigt. Sie beziehen sich damit negativ auf die Idee der Emanzipation bzw. einer versöhnten Menschheit. Diese Gestaltung von Negativität schien für Adorno, also angesichts der für ihn stets drohenden Totalität von Herrschaft, die vordringliche Aufgabe von Kunst zu sein. Anhand der bürgerlichen Kunst, also man könnte das beispielsweise auch wahrscheinlich anhand der Philosophie oder der Wissenschaft oder einem anderen Gegenstand zeigen, werde ich im Folgenden exemplarisch noch einmal versuchen zu verdeutlichen, dass die Neutralisierung der Kultur im Laufe der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft nicht nur für ihr Scheitern verantwortlich war und also die Entstehung der Kulturindustrie begünstigte, sondern gleichzeitig auch die Voraussetzungen schuf für einen möglichen aufklärerischen oder utopischen Gehalt von Kultur. Kunst war etwa bis zum 18. Jahrhundert weitgehend in den Lebensvollzug, vor allem in der herrschenden Oberschicht eingebunden, also praktisch wirksam. Sie stand beispielsweise im Dienst der Kirche, des feudalen Absolutismus, aber auch im Dienste von Revolution. Damit hatte sie zumeist eine quasi religiöse Verbindlichkeit in ihrer Zeit. Dem um Emanzipation kämpfenden Bürgertum diente Kunst beispielsweise als Waffe gegen die noch herrschenden feudalen Verhältnisse und war somit direkt auf die Verwirklichung einer, so schien es damals zumindest, vernünftigen gesellschaftlichen Ordnung bezogen. Mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft und damit einhergehend der Arbeitsteilung verlor Kunst aber eine solche Bedeutung und sofern ihre gesellschaftliche Wirksamkeit. Also etwa im 18. Jahrhundert entwickelte sich auch die autonome Institution Kunst. Auch in den Kunstwerken selbst drückte sich diese Entwicklung aus. Die Form-Inhalt-Dialektik verschob sich zugunsten der ästhetischen Form bzw. Technik, sodass die Aussage zurücktrat und sich das rein Ästhetische ausbilden konnte, dessen Kehrseite jedoch der Ausdruck gesellschaftlicher Folgenlosigkeit ist. Die Kunstwerke werden nach Adorno dann aber zu Kulturgütern, die in den Museen falsch friedlich, wie er das sagt, nebeneinander hängen, obwohl ihr Gehalt widersprüchlich ist. Musealisiert ließ sich Kunst samt der in ihr ausgedrückten Gehalte einerseits von der herrschenden Klasse zweckfrei und praktisch folgenlos, also ungefährlich genießen. Das emanzipatorische Moment von Kunst, das sich gegen die herrschende Klasse selbst richtete, war ja neutralisiert. Andererseits ging der Kunstgenuss auf Kosten derjenigen, welche dem Bürger die Finanzierung dieses Genusses sichern mussten und daher nicht die Zeit und Kraft fanden, sich der Kunst zweckfrei widmen zu können. Die Reinheit und Praxisferne der Kunst war durch den Ausschluss der Unterklasse erkauft, heißt es im Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung. Anhand von Odysseus' Begegnung mit den Sirenen, nach der alle Lieder erkrankt sind, macht Adorno diesen Sachverhalt exemplarisch deutlich. Also Odysseus hört am Mast festgebunden den Gesang der Sirenen und genießt ihn folgenlos, während seine Ruderer die Ohren verstopft haben und daher gar nicht erst zuhören können. Die Sirenen werden aus dem Geschehen ferngehalten. Ihr gefährlich lockender Gesang hat keinerlei Auswirkungen auf den Status quo, sondern wird zu einem Gegenstand der Kontemplation. Für beide Klassen ist die Kunst also gleichermaßen folgenlos. Für die einen neutralisiert, für die anderen gar nicht erst erfahrbar. Auf der anderen Seite ermöglichte diese Entwicklung jedoch auch das utopische Moment von Kunst. Da diejenige Gesellschaftsordnung, welche die Kunst mit erkämpft hatte, nun selbst falsch geworden war, für Adorno zumindest, wird Praxisferne dagegen richtig. Die Herauslösung der Kunst aus lebenspraktischen Kontexten ermöglichte auch Autonomie, die Herausdifferenzierung eines besonderen Bereichs der Erfahrung. Dieser ist zwar nicht unabhängig von gesellschaftlichen Normen und Gesetzen, also auch die Kunst schafft ja nicht Inhalte aus sich selbst heraus, sondern bedarf immer etwas, auf das sie sich bezieht, besteht aber auch auf einem außerhalb einer kritischen Differenz zur Wirklichkeit, die im Gegensatz zu der von der Kulturindustrie erzeugten nicht nur scheinhaft ist, sondern Möglichkeiten von Verhältnissen durchspielt, die nicht schematisch hergestellt sind und folglich das Bestehende auch nicht reproduzieren. Also die Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit von Praxis kommt somit paradox durch den Abstand von der Praxis zustande und artikuliert sich in den Kunstwerken selbst, in deren formaler bzw. technischer Gestaltung. Sie beinhalten insofern keine direkte gesellschaftliche Handlungsanleitung, sagen also nicht mehr wie die vorbürgerlichen Kunstwerke, du sollst dies oder jenes tun, sondern Möglichkeiten gesellschaftlichen Handelns oder auch dessen Unmöglichkeit werden im Werk selbst verhandelt. Daher wendet sich Adorno auch vehement gegen solche Varianten marxistischer Ästhetik beispielsweise, die sich auf Engagement oder Parteinahme der Kunst berufen. Die Werke sind für ihn durch ihre Autonomie ausschließlich nach ihrer immanenten gesellschaftlichen Bedeutung zu beurteilen. Kunstwerke unterliegen für Adorno folglich nicht a priori dem Schematismus wie die Produkte der Kulturindustrie. Sie sind nicht bereits präformiert durch die gesellschaftlichen Bewegungsgesetze bzw. die Warenform. Sie folgen für Adorno eigenen Gesetzen, da sie gemachte Dinge sind, von denen man nicht weiß, was sie sind. In den gelungenen Kunstwerken ist daher immer die objektive Wirklichkeit mit subjektiver Intention verbunden. Sie sind, wie er das formuliert, Kraftfelder zwischen Subjekt und Objekt. Adorno führt dies darauf zurück, dass sich die Spontanität des Künstlers, also des Subjekts, im Werk mit dem Material und der Technik verbindet, die immer einer gesellschaftlichen Ordnung angehören. Durch die Gestaltung von Kunstwerken scheint somit einerseits die Möglichkeit einer versöhnten harmonischen Einheit von individuellen und allgemein gesellschaftlichen Momenten auf. In ihnen ist zumindest die Hoffnung auf diese ausgedrückt. Auch für die Rezeption der Kunstwerke, die für Adorno jedoch häufig weniger relevant scheint, gilt ein Moment des Unreglementierten. Für die Erkenntnis des Gehalts der Kunstwerke, von dem nicht auf den ersten Blick gewusst wird, was er ist und der tatsächlich etwas Neues zum Ausdruck bringen kann, wird dem Rezipienten Fantasie abverlangt, diejenige Spontanität des Denkens, die für eine Erfahrung vonnöten ist, die ihrem Begriff gerecht wird. Also anders gesagt, die Kunstwerke fordern eine Erkenntnis, die der Tätigkeit des Subjekts bedarf. Anders als die Kulturindustrie beuten die Kunstwerke außerdem das menschliche Bedürfnis nach Glück nicht aus. Sie sind für Adorno in diesem Sinne Glücksversprechen. Dieses Versprechen besteht jedoch nicht darin, eine Erfüllung zu gewähren, die es objektiv noch nicht geben kann. Es besteht dagegen gerade in der Verweigerung seiner Erfüllung. Die Kunstwerke zeigen damit an, dass die Wirklichkeit, wie Adorno es gerne ausdrückt, unversöhnt ist, antagonistisch und dass ein jegliches Glück erschlichen ist und sofort an der Wirklichkeit zerbrechen muss. Hiermit wird für Adorno das Versagte, wenngleich vermittelt, doch noch gerettet. Was die Kunstwerke wesentlich in den Gegensatz zur Kulturindustrie rücken lässt, ist, dass sie Erfüllung als verweigert darstellen. Während die Kulturindustrie also pornografisch und prüde sind, so heißt es in der Dialektik der Aufklärung, sind die Kunstwerke asketisch und schamlos. Kunst, wie alle Kultur, wird jedoch zunehmend der Kulturindustrie subsumiert. Dies affiziert nicht nur ihren Gehalt, sondern auch ihre bloße Möglichkeit. Eine Kunst zu produzieren, die nicht den Bedingungen der Kulturindustrie unterliegt, würde ja auch einen ökonomisch gewährten Freiraum voraussetzen, für die Produzenten, aber auch Rezipienten voraussetzen, die auch immer weniger gegeben sind. In der Dialektik der Aufklärung ist dementsprechend wenig die Rede von einer emanzipativen oder kritischen Kunst, von der aus ein Einspruch gegen die Kulturindustrie formuliert werden könnte. Die kulturindustrielle Nivellierung gesellschaftlicher Antagonismen und die Ästhetisierung des Leidens überträgt sich für Adorno auch auf die Kunst. Also je mehr Kunst samt ihrer prekären Autonomie in die Kulturindustrie hineingezogen wird, desto mehr verschwindet dieses Moment von Selbstständigkeit. Kunst ist dann wieder praktisch wirksam geworden, engagiert sich jedoch für eine falsche gesellschaftliche Praxis und eine Scheinfreiheit, wie Adorno es bezeichnet. Der kulturindustriellen Form der Kunst fällt folglich die Möglichkeit der Gestaltung einer richtigen Praxis zum Opfer. In einer standardisierten Welt, die für Adorno durch den Tauschwert bestimmt und beherrscht ist, bestätigt auch das, worin sich die Logik des Kunstwerks von derjenigen des Systems unterscheidet, dieses letztlich. Wenn die Kunstwerke dem Tauschwert aber unterliegen, lässt das auch ihre immanente Beschaffenheit nicht unberührt. Der Tauschwert wandert schließlich in die Werke ein, sodass deren Gehalt gleichgültig wird. Mit der Substitution des Gebrauchs durch den Tauschwert in den Werken erfolgt daher die Substitution des Glücksversprechens durch die ökonomisch instrumentalisierte und gesellschaftlich verordnete Lust, die jenes ins Gegenteil verkehrt. Anstelle der Verweigerung, die einem zukünftigen Glück den Platz hält, tritt dann die Aussage, dass dessen kapitalismusverträgliche Form das einzig Wünschbare ist. Kunst büßt dann aber die Erinnerung an etwas anderes ein, auf das der Sirenengesang für Odysseus immerhin noch verwiesen hatte, so wie es eigentlich auch keinen Adressaten für solchen Gesang mehr gibt. Also in der Welt der Kulturindustrie muss sich weder jemand an den Mast binden noch die Ohren verstopfen lassen. Somit stellt sich Kunst im kulturindustriellen System in den Dienst der Erniedrigung der Menschen, obwohl sie als Ausdruck von Leiden und Widerspruch dagegen einmal, so Adorno, die Idee eines richtigen Lebens festhalten wollte, nicht aber das bloße Dasein und die konventionellen und unverbindlich gewordenen Ordnungskategorien, mit denen die Kulturindustrie es drapiert, darstellen, als wäre es richtiges Leben und jene Kategorien sein Maß. Ein eventuelles Leiden an solchen Ordnungskategorien ist der Kunst, die das bloße Dasein anerkennt, aber kein Skandal, sondern wird durch sie letztlich verwaltet. Das Gleiche gilt auch für den Widerstand gegen menschliches Leiden. Auflehnung lässt sich recht schnell kulturindustriell verwerten und integrieren. Das, was Adorno Scheinrebellion nennt, ein Zulassen gesellschaftlich bislang tabuierter Regungen, die den Status quo zunächst in Frage zu stellen scheinen, lassen sich gut integrieren und bescheren der Kulturindustrie auch immer weitere Absatzmärkte. So handelt beispielsweise die Kunst des Spätkapitalismus selbst zu Zeiten größten Wohlstands fast ausschließlich von Krisen, Konflikten und Leiden, ohne jedoch daraus Schlüsse auf die eigenen Existenzbedingungen zu ziehen. Es handelt sich hier um eine Art zur Schaustellung aufgeklärter Machtlosigkeit, wie es O.K. Werkmeister ausdrückt, die genossen und beklagt, aber nicht abgeschafft wird. Kunst wird in so einem Fall jedoch, wie Adorno es ausdrückt, zur Reklame für den Kapitalismus und umgekehrt. Reklame wird zur Kunst schlechthin, mit der Goebbels ahnungsvoll sie in eins setzte, la polar, Reklame für sich selbst, reine Darstellung der gesellschaftlichen Macht, so heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Also deutlich geworden sollte sein, nicht, dass mit der Kulturindustrie Kunstwerke für ein Massenbedürfnis produziert werden oder die bürgerliche Kunst für ein solches nun herhalten müsste, ist für Adorno das Problem, sondern die Tatsache, dass den Kunstwerken mit der Warenform und ihrem Zuschnitt auf gesellschaftlich erzeugte Massenbedürfnisse entweder der Gehalt oder die Distanz zur kapitalistischen Realität verloren geht oder ihr Gehalt eben für deren Zwecke einsetzbar wird. Kunst ist nicht, so könnte man sagen, oder das Elend der Kunst ist nicht, dass sie keinen Widerstand mehr leisten kann, sondern dass solcher Widerstand scheinhaft ist und, wie Adorno sagt, die Einheit des Systems dadurch immer dichter zusammenschießt. Dieser Lage muss Kunst, so fordert es Adorno, sich jedoch stellen. Gegenwärtig kann es nur noch darum gehen, die eigene Liquidierung kritisch darzustellen. Noch den Kunstwerken, in denen schon diejenigen gesellschaftlichen Tendenzen klar werden, die in der Kulturindustrie später totalitär zutage treten, scheint dies möglich zu sein. Also resümieren lässt sich vielleicht, dass für Adorno Kunst letztlich trotz ihres drohenden Endes kritikfähig ist. Sie ist durch ihre Autonomie gegenüber der Falschen ein Platzhalter zumindest für die Möglichkeit einer richtigen Praxis oder, wenn man so will, einer klassenlosen Gesellschaft. Der Sache der Unterklasse, wie Adorno es ausdrückt, deren Ausschluss sich Autonomie ja letztens verdankt, kann gerade hierdurch die Treue gehalten werden. Ja, soweit erstmal. Ja. Ja, danke dir für den Vortrag. Für diejenigen unter euch, die vielleicht jetzt erst gekommen sind, wir haben zwei Mikrofonträger im Raum, die euch, wenn ihr einen Wortbeitrag habt, das Mikrofon geben würden. Bitte halt auch erst sprechen, wenn ihr ein Mikrofon in der Hand haltet. Hallo, ich habe zwei Nachfragen. Wie man bei Adorno jetzt Kultur knapp definieren könnte oder ob er das überhaupt tut, eine knappe Definition, weil das war jetzt mehr umschreibend, die ganze Zeit kam halt Kultur vor. Und die zweite Frage wäre, wer sind denn die Manipulatoren in der Kulturindustrie? Ja, das mit den Definitionen ist bei Adorno ja immer so eine Sache. Also es gibt keine knappe Definition von Kultur bei ihm. Also das hatte ich ja schon gesagt. Wenn es vielleicht sowas gibt wie eine kurze oder knappe Zusammenfassung, dann könnte man es vielleicht mit Hegel zusammenfassen als die Gestalten des objektiven Geistes. Also so würde Adorno dann die bürgerliche Kultur kennzeichnen. Das natürlich gleichzeitig in kritischer Absicht. Also er sagt ja auch, der Begriff der Kultur wird eigentlich dem nicht gerecht, was man so darunter befasst. Also er spricht in dem Zusammenhang auch von geistigen Gebilden. Und die lassen sich eben auch schlecht auf einen Nenner bringen, weil das würde eigentlich dem widersprechen, was sie ausmacht. Könnte man vielleicht sagen. Die zweite Frage war die Rede von den Manipulatoren. In dem Aufsatz über Kulturindustrie wären das dann eben diejenigen, die Produkte der Kulturindustrie produzieren, herstellen. Also die Filmindustrie, das Fernsehen, die Massenmedien. Ja, es ist ja, also. Du kannst dich gerne später melden, aber. Ja. Dennoch, um da vielleicht einen Satz zu sagen, dennoch wird ja der Begriff der Manipulation ab und zu benutzt in einem Kapitel und man kann Adorno natürlich auch oder ja, kann ihn dahingehend deuten. Das kann man ja auch nicht in Abrede stellen. Wo würdest du in diesem Zusammenhang Beuys verorten mit seinem Postulat, dass jeder Mensch ein Künstler sei? Wo würde ich Beuys verorten? Kannst du die Frage noch ein bisschen präzisieren? Also ich kann mit der Frage jetzt genau. In dem Zusammenhang. Man kann ja sagen, Beuys war ja in vielem hochgradig subversiv. Erstens einmal sind seine Kunstwerke ja nicht für die Ewigkeit geschaffen gewesen, von vornherein nicht. Weil er ja immer mit hochgradig verderblichen Materialien gearbeitet hat und also letzten Endes auch immer Kunstwerke produziert hat, die sich gegen das Aufbewahren im Museum sperren. Man hat ja wahnsinnige Probleme damit, jetzt diese Sachen, die er gemacht hat, auch wirklich zu konservieren. Das ist das eine. Wenn er auf der anderen Seite sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, dann stellt er sich damit ja eigentlich quer zu dieser Auffassung von der Kunst, die in der bürgerlichen Gesellschaft eben vorherrschend war und ist, dass das Schaffen von Kunst eben verschiedene Bedingungen braucht. Man braucht Genie dazu, man braucht Talent, wobei ja immer die Frage, was ist Genie und was ist Talent, offen gehalten wird. Sondern wenn er sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, dann reißt das ja wiederum eine Barriere ein. Und das ist meiner Ansicht nach ja auch ein gewisser emanzipatorischer Affekt, der dann da zum Tragen kommt. Oder wenn man dann sein Manifest dann liest, wo es dann zum Beispiel heißt, lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein, kichere mit alten Leuten, lache mit Kindern und so weiter. Das sind ja auch alles Handlungen, wo versucht wird, ja auch aus verkrusteten Strukturen auszubrechen. Und von daher gesehen wäre natürlich die Frage, Beuys war ja nun einiges nach Adorno, wie sich jetzt diese Auffassung von Kunst, die ja eigentlich auch heißt, Kunst ist Leben, Kunst ist Existenz an sich, wie sich die dann nämlich querstellt zu diesen ganzen Mechanismen des Kulturbetriebs, der nun natürlich versucht, Beuys zu schlucken, aber dann doch immer dann auch sehr nah daran ist, sich an ihm zu verschlucken. Ne? Ja, also du würdest eben sagen, dass dass ein Künstler wie Beuys sich dem der Kulturindustrie dann ein Stück entziehen würde und auch dass dass er sagt, dass jeder Mensch ein Künstler sei, dass das, also ich versuche gerade das irgendwie in Zusammenhang mit der Kulturindustrie zu bringen. Also weil es mag ja sein, dass jeder Mensch Kunst schaffen kann, aber dann müsste man sich natürlich das entstandene Werk anschauen, könnte es dann beurteilen und die Menschen müssten natürlich auch ja die Zeit haben, Kunst überhaupt herzustellen. Also ich bin die mir Kultur, nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe, worauf die Frage ich versuche es mal, ich versuche es mal noch ein bisschen deutlicher zu machen. Die Kulturindustrie basiert ja letzten Endes darauf, dass man sagt, Kultur, Kunst ist etwas Konsumierbares, etwas zu Konsumierendes. Auf die Spitze getrieben haben wir es ja bei den Erzeugnissen beispielsweise des Bertelsmann-Konzerns, ich sage das hier jetzt mal so, wo man ja zum Beispiel davon ausgeht, dass jemand, der einen schlechten Roman gekauft hat, auch willens ist, 20 schlechte Romane im Abonnement zu beziehen. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel an so Events denke, wie jetzt vor kurzem die Verleihung des Bambi, wo ja auch wunderschön dann auch dieser ganze Spektakel dann konterkariert wurde. Oder wenn ich zum Beispiel auch denke an die Events, die großen Kunstausstellungen, die wir... Ja? Genau. Okay, ich bringe die ganze Sache mal auf den Punkt. Ich sage einfach, in der Kulturindustrie wird Kunst eben präsentiert als etwas, was konsumiert wird. Und es gibt die Leute, die herstellen und es gibt die Leute, die konsumieren. Wenn ich jetzt aber sage, jeder kann herstellen, dann breche ich ja diese Fronten sozusagen auf. Aber ich denke, bei der Kulturindustrie geht es nicht darum, dass Kunst nun konsumierbar ist und dass Kulturindustrie eben aufzubrechen ist, indem nun alle selber etwas herstellen, anstatt nur zu konsumieren. Worum es bei der Kulturindustrie geht, ist ja eben, dass die Produkte der Kulturindustrie auf eine bestimmte Art und Weise hergestellt werden, nämlich als Waren. Also es geht nicht nur darum, dass sie jetzt konsumiert werden oder massenhaft hergestellt werden, sondern eben wie sie hergestellt werden. Gut. Mich würde in dem Zusammenhang auch nochmal sehr interessieren, wie du diese Trennung von Kunst und Kulturindustrie begründest. Also nach allem, was du gesagt hast, hätte ich so verstanden, dass eine jetzige Produktion von Kunst, also auch das gerade Beschriebene, doch bereits durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und durch das Bestehen und natürlich auch die Warenform dieser kulturellen und Kunsterzeugnisse automatisch kulturindustrielle Züge trägt. Ja, also das ist fraglich. Also da müsste man ja behaupten, dass die Kunst mit der Kulturindustrie dann wirklich völlig an ihr Ende gekommen ist. Also dass es überhaupt nicht mehr möglich ist, etwas herzustellen, was eben nicht als Ware produziert wird. Und ich persönlich würde sagen, oder würde diese Auffassung nicht teilen. Also ich denke, es gibt auch heute noch Möglichkeiten, Kunst zu produzieren, die eben nicht nur auf die Erfordernisse des Marktes oder auf Verwertbarkeit hin produziert sind. Ich meine, es ist eine interessante Diskussion. Es gibt ja auch Leute, die behaupten, von Kunst kann man heute eigentlich nicht mehr sprechen. Es gibt eben nur noch die Kulturindustrie. Deswegen muss man jetzt anfangen, eben innerhalb der Kulturindustrie oder innerhalb der Produkte der Kulturindustrie zu differenzieren und zu unterscheiden und sich da dann eventuell noch das kritische oder vielleicht vieldeutige herauszusuchen. Sie sprachen eben gerade davon, wie erfolgt die Herstellung? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, verkommt Kultur sozusagen zu einer Kulturindustrie, dass die Massen ergreift, sie unterhält. Sie wird zur Ware. Jetzt würde ich aber gerne noch mal ein bisschen mehr hören über den Inhalt der sogenannten Massenkultur. Nicht nur, dass es zur Ware wird, d'accord, aber was macht denn sozusagen den Inhalt der Massenkultur aus? Ist es der Schematismus, von dem Sie zu Anfang irgendwo gesprochen haben, oder was ist es? Ich würde sagen, dass der Schematismus eben dafür sorgt, dass die Inhalte der kulturindustriellen Produkte eben von vornherein so zugerichtet sind, dass es kaum noch Erzeugnisse gibt, die für sich wirklich etwas ganz Besonderes sind oder die ein qualitativ neues Moment haben, was eben nicht in diesen oder dass sich eben nicht diesen allgemeinen Schemata subsumieren lässt. Also dieses Prinzip des Schematismus ist es ja eben, das dafür sorgt, dass die inhaltliche Seite oder die qualitative Seite eben sehr gleich gemacht wird. Sonst würden sich die Produkte ja wahrscheinlich auch gar nicht absetzen lassen. Nur ein Unterschied zwischen Qualität und Quantität? Würde ich sagen. Auf Beuys hingewiesen und die These aufgestellt, er könnte vielleicht sowas wie eine Kunst produziert haben, die über das Gegebene hinausweist. Sowas wie eine, wenn ich sie richtig verstanden, subversive Kunst oder mit revolutionärem Impetus oder so. Ich würde da sehr, sehr vorsichtig sein, auch was die Behauptung angeht, jeder sei ein Künstler. Es könnte sich auch darum handeln, dass Beuys sozusagen sich als echt und authentisch darstellt, sozusagen die Ideologie aufbaut, dass man von der gesellschaftlichen Form selber, in der man sich bewegt, absieht, wenn jeder ein Künstler ist und schöpferisch. Das ist aber nicht so. Adornos Unterscheidung von der Unterklasse, die völlig ausgeschlossen ist, bringe ich hier nur in Erinnerung. Sehr fragwürdig. Wenn man nicht schreiben und lesen kann, nicht im Pinsel führen kann, ob man dann Künstler ist. Ich würde da vielleicht doch ein bisschen mehr an die gesellschaftlichen Bedingungen denken und an die Produktionsverhältnisse und so eine Kritik führen. Also Frage, wenn man auf dieser Ebene angeht, dann ist immer die Gefahr da, dass man sich als jemand darstellt, der ursprünglich und echt ist und sich als echter auf den Markt wirft und die Produkte dann gar nicht genossen werden wegen ihrer besonderen Qualität, sondern weil ein Echter sie produziert hat. Und das ist dann die typische Form des konformistischen Protestes, die durch eine solche Kunst auf den Markt geworfen wird, die sich auch dann sehr gut verkaufen lässt in sozusagen Schein, wie Adorno gesagt hat, scheinrebellierenden Kreisen. Wäre doch zu bedenken. Die andere Sache, ob das sich nicht so verhalten könnte, die andere Sache ist, Sie sprachen ja von der libidinösen Besetzung des, Adorno sagt ja, das eigentliche Problem ist die libidinöse Besetzung des Tauschwertes. Und dass nicht eigentlich der Gebrauchswert mehr genossen wird, das ist in dem Aufsatz über Musik, heißt er denn auch, Es gibt einige. Ja, ich weiß, es gibt eine ganze Menge. Also da spricht er davon, dass der Tauschwert selber libidinös besessen wird und eine Verkehrung stattfindet, dass im Schein des Gebrauchswertes eigentlich der Tauschwert, das Dabeisein, das Dazugehören, das es sich leisten können sozusagen, genossen wird. Ist das nicht so etwas Ähnliches, dass eine meiner Fragen, wie die Unterscheidung zwischen wahren und falschen Bedürfnissen bei Marcuse, der würde nicht die libidinöse Besetzung des Tauschwerts eigentlich auf das hinauslaufen, was Marcuse früher falsches Bedürfnis genannt hat? Die zweite Sache ist, ob dann nicht die Sache, die Adorno da darstellt, das gelungene Kunstwerk, was er dann nachher wieder zurücknimmt, weil er sagt, in der Fortentwicklung sozusagen der Tausch in der Kulturindustrie werden auch diese Kunstwerke eigentlich integriert und es kann sowas am Ende vielleicht gar nicht mehr geben. Ich unterstelle jetzt aber mal, das gibt es und das kann es geben. Wäre damit eigentlich irgendwas gewonnen? Denn der gesellschaftliche Betrieb ist ja so, dass der Tauschwert genossen wird. Und die Konsumenten, die dann vor so einem gelungenen Tauschwert stehen, unter Umständen überhaupt keinen Zugang zu der Gelungenheit dieses Tauschwertes haben, aber trotzdem ins Museum gehen und sie sich dieses gelungene Werk ansehen, weil sie den Tauschwert, sich ein gelungenes Werk anzusehen und das Prestige sozusagen, es genießen zu können, obwohl sie es gar nicht verstehen, sozusagen, diesen Genuss haben wollen. Wenn Adorno also sagt, das ist durchgängig so in dieser Welt, dann könnte man also unendlich viele gelungene Tauschwerte erstellen. Sie würden auch als gelungene Tauschwerte durch diese Form des Warenkonsums doch immer integriert. Und jetzt mal nur eine kleine Nebenbemerkung. Ich kenne die Geschichte mit dem Odysseus am Mast. Ja, sie wird auch immer so erzählt und Adorno hat sie auch so beschrieben. Und immer bin ich da ein bisschen misstrauisch, weil vielleicht Adorno übersieht, dass das Homer ein Mythenproduzent ist, der uns eine Geschichte erzählt, die vielleicht ganz anders gewesen war. Als mir der Verdacht ist, Odysseus war auf der Insel. Könnte das nicht auch so gewesen sein und hat die Erfahrung gemacht? Und das läuft auf sowas wie die emanzipierte und freie Gesellschaft hinaus. Der Sirenengesang ist in Wirklichkeit kein Sirenengesang, sondern die Erfahrung dessen, was anders sein könnte. Das kann er aber nicht erzählen. Und deswegen, und das kann auch Homer nicht sagen, weil Homer ist eben auch ein Mythenproduzent, ja, und deswegen bindet er den Odysseus am Baum fest und lässt den Bürger als einen sozusagen erscheinen, der folgenlos die Sirenen hört. Wäre es anders, wie ich es gesagt habe, dann ist das überhaupt gar nicht so, sondern der weiß genau, was er macht. Verstehen Sie? Ja. Um auf die Unterscheidung von den wahren und falschen Bedürfnissen zu kommen, da würde ich sagen, dass das sehr schwierig ist, davon von etwaigen wahren Bedürfnissen zu sprechen. Also ich wüsste halt nicht, wodurch die dingfest zu machen wären. Also auch ein Bedürfnis, also das, was man vielleicht das Innerste der Menschen nennen könnte, ist ja nicht unabhängig von der Form der Gesellschaft, in der die Menschen stehen. Also insofern finde ich die Rede von den wahren Bedürfnissen, die man dann gegen die falschen in Anschlag bringt, selbst falsch. Und dann zu der Frage, ob man noch von einer Widerständigkeit der Kunst sprechen kann, wenn an denen nicht eben das, was ihre Qualität ausmacht, genossen wird, sondern eben eigentlich nur ihre Konsumierbarkeit oder ihr Tauschwert, wie Sie das ausgedrückt haben. Da würde ich sagen, dass also Adorno ist jemand, der die Seite der Rezipienten oder der Konsumenten da ein wenig vernachlässigt hat. Also für ihn können die Kunstwerke natürlich kritisch sein oder einen Widerspruch zum Ausdruck bringen, wenn es eben an ihnen selber abzulesen ist, unabhängig davon, ob sie jetzt jemand anschaut, weil er eben das erfahren möchte oder weil er eben ihren kritischen Gehalt erkennen möchte oder weil er sie sich jetzt einfach nur anschauen möchte, weil jetzt gerade mal wieder irgendwo eine tolle Ausstellung angekündigt ist oder er ins Konzert geht, weil er eben ein Abonnement hat oder man das eben so macht.